Tasse Tee, Zucker und Kaffee. Eine Tasse Tee, Zucker und Kaffee. Und ein Gläschen Wein. Und ein Gläschen Wein. Mädchen, ich liebe dich. Heiraten, aber kann ich nicht. Warte noch ein Jahr, dann wird's werden wahr. Warte noch ein Jahr, dann wird's werden wahr.